Dann wir fangen an mit Verehrung vom dreifachen Niveau. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussānaṃ buddho bhagava ti svākhāto bhagavata dhammo sandhītiko Akaliko, ehipassiko, opanayiko, pachattam veditambo vinyuhi, ti supatipanno bhagavato savakasango, ujupatipanno bhagavato savakasango, nyayapatipanno bhagavato savakasango, samichipatipanno bhagavato savakasango, Yadidam Chattari Purisa Yugani Artha Purisa Pugala Ese Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttaram Punya Kheta Lokasati Evang Buddham Sarantanam Dhammam Sangham Chabikavo Bhayam Va Chambitattam Valumahamsu Nahesatiyati. Ach, ich habe gerade gebadet. Viel Schweiß. Dann wir fangen an mit dieser Achtsamkeit auf den Körper. Kaya Gata Sati Sutta. Es ist, wie Sie sehen, es ist Nummer 119 in der mittleren Sammlung. Ich werde erklären diese Sutta, weil es der Wunsch war von den Mönchen von Metta-Vihara, aber die sind nicht gekommen. Auf jeden Fall, die Wichtigkeit von dieser Sutta lässt sich nicht unterschätzen. Also, es ist in der Sutta Pitaka, es ist ein von den wichtigsten Texten über Meditation. Und wie wir Studenten von Buddhismus wissen sollten, es ist sozusagen Einstieg in die Praxis von Satipatthana. Und Satipatthana ist in den buddhistischen Schriften geschildert als der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg. In Satipatthana Sutta, das Nummer 10 in derselben Sammlung ist. Diese Sutta, was wir hier haben, ist sehr eng verwandt mit Satipatthana Sutta, was eigentlich Hauptschrift in der Theravada-Tradition, nicht nur in der Theravada-Tradition, in allen Agama-Schriften, auch im nördlichen Buddhismus, das ist Grundtext über Meditation. Dieser Text wird dann von den Laien in den buddhistischen Ländern mit Ehrfurcht kopiert und fast jedes Kloster hat mehrere Kopien von dieser Schrift. Warum ist es so? In der Satipatthana Sutta wird es gesagt, dass diese Satipatthana ist der einzige Weg zu Satanam Visuddhiya, für die Reinigung von den Wesen, für Soka Parideva Nam Samatika Maya, für Überwindung von Kummer und Sorgen. Die meisten von uns sind zur Meditation bekommen, durch eben, dass wir gewisse Probleme haben. Wenn wir keine Probleme haben, meditieren wir eben nicht. Also für die Anfänger gesagt. Also der Weg, der zur Überwindung von Sorgen und Kummern führt, ist dann eben dieser Satipatthana-Weg. Dukkha Domana Sanam Atamgataya. Das ist der Weg, das führt dann zur Löschung, zu Ende von Leiden und von Kummer. Nyayasa Adigamaya. Das ist der einzige Weg, der zur Verwirklichung von dem Weg, von dem mittleren Weg ist. Und Nibbanasa Sachikaraya. Das ist der einzige Weg für Verwirklichung von Nirvana. Also diese sieben Eigenschaften von Satipatthana sind genug, damit es der sozusagen der wird genannt auch in Samyutta Nikaya Arya Magga. Das ist der Weg, den Edlen. Diejenigen, die Edler sind, die sind diesen Weg gegangen. Egal welcher Buddhismus wir praktizieren, wenn wir Edler werden, gibt es diesen Weg, Edler zu sein. Das heißt, unmittelbar Objekt von Befreiung zu erleben. Ob man es Nirvana nennt oder Soheit nennt oder Leerheit nennt oder Extrem der Realität nennt. Das ist der Weg, das zur Verwirklichung von diesem Ziel, Objekt von Befreiung, ob man es als Objekt nennen kann, führt. Es wird sogar gesagt in den Schriften, dass wenn jemand Licht für sich selbst sein möchte, Zuflucht für sich selbst sein möchte, wenn man Dhammadipa sein möchte, nicht diese Dhammadipa, sondern Dhammadipa im Sinne von Licht, von der Lehre sein möchte, es ist der einzige Weg, dieser Satipatthana-Weg. Andere Weg gibt es nicht. Also in diesem Sinne, alles, was mit Buddhismus zu tun hat, hat auch zu tun mit diesem Weg von Satipatthana. Satipatthana wird erklärt, zum Beispiel in Abhidharma Kosha, Satipatthana heißt, dass diese Achtsamkeit, die wird angewendet, Gebiet der Achtsamkeit, wenn man sich auf den Weg von Achtsamkeit gibt, dann dieser Weg von Achtsamkeit heißt Satipatthana. Alle Objekte, so Abhidharma Kosha, im letzten Ende sollen dann Objekte von Satipatthana sein. Dadurch werden dann die Wesen gereinigt. Und in der Tat, egal was für Religion wir praktizieren, die wahre Ziel von allen Religionen ist diese Reinheit des Geistes. Nach der buddhistischen Lehre, Reinheit des Geistes ist eben zu erreichen durch Satipatthana. Das ist der Weg zur Erreichung von Reinheit. Zur Erreichung, damit man Reinheit erreicht, gibt es verschiedene Wege natürlich. Viele verschiedene Wege, aber damit diese Reinheit unaufgehört bleibt, muss man unbedingt dann Satipatthana üben. Nur dadurch wird dann der mittlere Weg erreicht. Und der mittlere Weg, so glauben die Buddhisten, ist der, diese Summum Bonum, von alles, was heilsam ist, was gut ist. Also, Weg von Satipatthana wird auch erklärt, der Sati, Achtsamkeit, die Objekte von Achtsamkeit werden zusammengefasst als vier Objekte. Kaya, was als Körper übersetzt wird. Diese Sutta heißt Kaya Gata Sati Sutta. Kaya Gata, es ist auch sehr wichtig zu verstehen, warum heißt Kaya Gata Sati. Kaya ist Körper, Gata ist gegangen. Ist Partizipium von Gam. Gam Gata. Und Sati kann man als Achtsamkeit übersetzen. Sati wörtlich bedeutet Erinnerung. Das ist die wörtliche Bedeutung von Sati. In der Pali-Sprache oder Smriti in Sanskrit-Sprache. Wir übersetzen das als Achtsamkeit in dem Sinne, dass es viel mehr als Erinnerung ist. Es ist indem man sich klar nur erinnern kann an das, was vergangen war oder was jetzt ist, indem der Geist konzentriert ist. Und nicht von dem erwünschten Objekt weggeht. Diese Sati wird dann als Achtsamkeit übersetzt. Wesen von Achtsamkeit ist Konzentration, indem der Geist nicht wackelt von dem erwünschten Objekt, übt er Sati. Und indem der Geist Sati übt, ist der Geist beschützt und kann, ist auch der Geist imstande, so wird in den Schriften erklärt, sich selbst zu schützen und auch die anderen zu schützen. Wir alle möchten gute Taten machen, gute Wesen werden, zu nützen für sich selbst und auch für die anderen. Aber nach der buddhistischen Lehre, wir in dem wahren Sinne, wir werden nur dann fähig, sich selbst zu schützen und die anderen zu schützen, indem wir Sati üben, Achtsamkeit üben. Achtsamkeit ist das, was uns schützt und was die Wesen schützt. Also ohne Achtsamkeit, was ist Zustand der Wesen? Zustand der Wesen nach der Abhidharma-Lehre, wie Visuddhimagga erklärt ist, ist so wie Zustand von einer trockenen, wie heißt das? Kürbis. Dankeschön, Frank, weiß schon. Trockenen Kürbis im Strom, der immer hohle Kürbis im Strom, der fließt, wo immer der Strom fließt, da geht er hin. Also der Geist, einfach gesagt, ist ohne Kontrolle. Es wird gesagt in Dhammapada, Chitam Gutam Sukhavaham, nur der Geist, das beschützt ist, kann Freude, kann Glück geben. Der Geist, das nicht geschützt ist, gibt uns eben keine Freude, gibt uns nur Frustrationen. Also die erste Aufgabe von einem, der Meditation lernen möchte, ist, eigenen Geist zu schützen. Und das ist eben die Funktion von Sati. Jetzt, wichtig ist zu verstehen, diesen Titel, Kaya Gata Sati. Warum Gata? Gegangen. Es ist eine Sutta, eine Rede über, wie diese Achtsamkeit in Körper gegangen ist. Also in dieser Schrift werden erklärt die Methoden, wie man die Achtsamkeit in Körper verweilen lässt. Nach der Lehre von Abhidharma in Vibhanga und in Kommentar zu Vibhanga, Samoha Vinodani, wird in dem Teil, das mit Satipatthana, erklärt, wird gesagt, dass wenn man Achtsamkeit aufgerichtet auf Körper übt, was heißt das? Dass der Geist verweilt nur im Körper und alles, was man erfährt an Gefühlen, an Wahrnehmungen, an Gedanken und so weiter, erfährt man durch Körper. Das heißt Achtsamkeit, die in Körper gegangen ist. Kayesu anupassi, verweilend im Körper, man betrachtet Körper. Wörtlich wird gesagt in Satipatthana Sutta. Nur wenn man imstande ist, das zu machen, wird man dann auch imstande sein, zu lernen, weil in Gefühlen verweilend betrachtet man die Gefühle, weil in Geist verweilend betrachtet man Geist und weil in den Geistesobjekten verweilend betrachtet man die Geistobjekte. Also Einstieg ist dann, in Körper verweilen betrachtet man Körper. Und was hier erklärt wird in dieser Sutta, auch in Satipatthana Sutta, in dem Teil, das mit Achtsamkeit gerichtet an Körper, das Achtsamkeit gerichtet an Körper erklärt, sind 14 Übungen, die es dem Meditierenden, dem Yogi erlauben, dass er sich allmählich gewöhnt, in Körper verweilen, Körper zu betrachten. Mit Achtsamkeit. Mit Achtsamkeit heißt, mit klarem Wissen. Dass nicht Konzepte auf Realität imposiert, sagt man? Basiert. Wie sagt man? Die Konzepte auf Realität. Auferlegt. Auferlegt. Hm? Prima. Auferlegt, sondern lernt die Realität zu sehen, wie sie wirklich ist. Das ist dann diese enge Beziehung zwischen Achtsamkeit und Wissensklarheit. Sampajanya. So wie Essenz oder Kern von Achtsamkeit ist Konzentration, Kern von Wissensklarheit ist nichts anderes als Anupassana. Anupassana heißt neutrale Betrachtung. Wissensklarheit. Wissensklarheit in Abhidharma ist einfach erklärt als Weisheit. Ist nichts anderes als Weisheit. Welcher Aspekt von Weisheit? Aspekt von Weisheit von Anupassana. Sehen aus der Nähe. Sehen aus der Nähe heißt, nicht sich mit dem Subjekt identifizieren, nicht sich mit dem Objekt identifizieren, sondern nur klar verstehen, wie die Sachen wirklich sind. Die Voraussetzung für Yatha Bhuta Dasana, die Sehen von den Sachen, wie sie wirklich sind, ist dann Samadhi. Hm? Samahitam Chitam Yatha Bhutam Pasati. Nur der Geist, das in Samadhi ist, kann sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Also die Achtsamkeit betont, führt dann zur Entwicklung von dieser Funktion von Samadhi, von Einspitzigkeit des Geistes. Und durch diese Einspitzigkeit des Geistes werden dann die Sachen gesehen, wie sie wirklich sind. Nur dann erreicht man diese sieben schöne Dinge, die wir uns alle wünschen, die Reinheit von Wesen, Freiheit von Sorgen und von Leiden und den Weg und Erlösung. Also, indem man Satipatthana übt, versteht man allmählich, dass die Sachen sind nicht so, wie wir uns vorstellen, sondern wie sie wirklich sind. Dann die Vorstellungen, die wir über Sachen haben, werden dann nicht mehr Objekt von Identifikation. Dann die Objekte, die man erfährt, werden wir imstande zu erfahren mit voller Klarheit, wie die Objekte wirklich sind. Das ist der einzige Weg. In Udana, was ist der Weg von Satipatthana? Am besten zu erklären, in Udana, den Solemn Sayings, wie sagt man, die Sprüche von Buddha wird gesagt, ich glaube es ist Nummer 10, dass von Bahia Ruchia, der Buddha lehrt ihm, dass in was er sieht, soll er bloß Gesehene sehen, was er hört, soll er bloß Gehörte wahrnehmen, was er schmeckt, Mutter heißt schmecken und riechen, soll er nur das Geschmeckte und Gerochene wahrnehmen und was er mit dem Geist unterschieden hat, nur das Unterscheidende. Wenn du so machst, sagt der Buddha, dann gibt es nicht mehr hier, es gibt nicht mehr da, es gibt nicht mehr in der Mitte. Das ist der Zustand von Erlösung. Na tatha nahuram na ubhayo antarena ayam dukkhasa anta. Es gibt nicht hier, nicht dort, nicht inzwischen. Was heißt das? Diese falsche Vorstellung von einem wahren Subjekt und einem wahren Objekt wird aufgelöst. Das ist dann, die Satipatthana-Übung soll dazu führen. Wir leiden, indem wir an wahren Subjekt und wahren Objekt glauben, an etwas, was dasteht in sich selbst und an etwas, was das, was dasteht in sich selbst beobachtet. Und das ist eben Wurzel von Leiden. Wenn man achtsam ist, eben wird man allmählich diese Falschheit von einem wahren Subjekt und Objekt allmählich entdecken können und sich von diesem Teufelskreis lösen können. Der Weg von Achtsamkeit ist ja dazu. Jetzt, wir, die Studenten von Buddhismus, schon wissen, in der buddhistischen Lehre, diese Unbeständigkeit oder Anicca ist die wahre Zustand von allen Phänomenen, die wir in der Welt erfahren. Diese wahren Phänomene, die wir in der Welt erfahren, Buddha benutzt verschiedene Kategorien, um sie zu erklären. Diese Kategorie von 4 Objekten von Achtsamkeit auch soll alle Objekte, die wir in der Welt erfahren, zusammenfassen. Also die 4, diese Ziel von Übung von Achtsamkeit, wie ich schon erklärt habe, Achtsamkeit, Essenz von Achtsamkeit sind die 4 Grundlagen von Achtsamkeit. Wenn wir Achtsamkeit üben, üben wir dann die vier Grundlagen von Achtsamkeit. So wird Achtsamkeit in den Schriften erklärt. Und diese vier Grundlagen von Achtsamkeit, dann schließen in sich ein alle Phänomene in der Welt. Das heißt, fünf Aggregate von Existenz, 12 Ausdehnungen des Geistes, Sphären von Wahrnehmung oder wie man immer übersetzt, 18 Elementen von Wahrnehmung, 22 Fakultäten und so weiter. Das sind nach der Lehre von Abhidharma die wahren Inhalte von unserer Erfahrung in der Welt. Jetzt, diese Welt, das wir erfahren, ist die Welt von Vergänglichkeit. Die vier Grundlagen von Achtsamkeit dann auch führen uns in diese Welt von Vergänglichkeit. Die Welt von Vergänglichkeit ist die einzige Welt, die es gibt. Was immer man sich von Welt vorstellt und was immer an Welt es gibt in diesem endlosen Universum, das sind alle Welten von Vergänglichkeit. In Samyutta Nikaya gibt es sehr interessante Sutta, das heißt Rohitasa Sutta. Ein Devata, ein Gott wollte zu Ende der Welt gelangen. Mit seinen unglaublichen Kräften hat er sich überall bewegt, konnte nicht das Ende der Welt erreichen. Dann der Buddha erklärt ihm, dass in meiner Lehre jemand, der nicht in meiner Lehre diese Welt ist endlos, aber ohne an Ende von der Welt, ohne Ende von der Welt zu erreichen, kann man sich nicht von Leiden befreien. Jetzt dann erklärt der Buddha, dass dieser Anfang von der Welt, die also Entstehung von der Welt, die Grund für Entstehung von der Welt, der Weg, der Ende von der Welt und der Weg von Ende von der Welt, der erkläre ich in diesem Körper, das sieben Ellen lang ist. Das ist schon sehr lange Körper, unsere ist etwas kürzer, aber die Bedeutung ist da. Damit man die Natur der Welt versteht, muss man unbedingt Natur des Körpers verstehen. Alles nicht nur nach der Lehre von Buddhismus, nach der Lehre auch von Hinduismus, nach der Lehre von Vedas, alles, was wir in der Welt erfahren, ist Nama und Rupa, Geistlichkeit und Körperlichkeit. Geistlichkeit wird zusammengesetzt als, zusammengefasst als unsere Gefühle, Wahrnehmungen, die Wille, Anregungen und Bewusstsein. Jetzt, alles das, was wir erleben, ist im Zustand von Bewegung, ist im Zustand von Unbeständigkeit. Es entsteht, so die buddhistische Lehre nach, es entsteht in jedem Augenblick durch Bedingungen, das ist Gesetz von bedingten Entstehung, und in demselben Moment hört es auf natürliche Weise. Also, wir befinden uns, ob wir davon bewusst sind oder nicht bewusst sind, wir befinden uns im Zustand von ewige, also nicht ewige, aber endlose Unruhe. Diese Unbeständigkeit wird als Unruhe wahrgenommen. In ewiger Bewegung, auch in, wird gesagt, in den Schriften, auch in tiefsten Mitte von Ozean, gibt es keine Ruhe. Bewegung ist die Natur der Welt. Jetzt, indem unsere Wesen, die Existenz, das wir erfahren, wenn wir Achtsamkeit und Wissensklarheit haben, ist dann wird geschildert als ein Rad. Rad, das sich immer bewegt. Dann das Äußere von unserem Rad von Existenz ist eben diese Körperlichkeit. So, wenn wir ein Rad sehen, das sich dreht, diese, so wie die Reifen ist unsere Körperlichkeit, das sozusagen enthielt das, was wir als Geistlichkeit erleben. In unserer Welt, das mit Körper und mit Sinnlichkeit verbunden ist, ist Erfahrung von Körperlichkeit und Erfahrung von Geistlichkeit nicht zu trennen. Jetzt, es wird gesagt, auch in den Schriften, dass ein Putujana, diejenigen im Buddhismus, die nicht unmittelbar Objekt von Erlösung, das heißt Nirvana oder Soheit oder Leerheit, wie man es immer nennt, erfahren haben, die sind Putujanas. Was heißt Putujana? Putujana heißt breite Wesen. Was heißt breit? Breit in Unwissen, breit in Begierden, breit in Ärger. Das ist Zustand von Putujana, in dem er ein wahres Subjekt und wahres Objekt glaubt. Dann hat er breite Spektrum von Nichtwissen, breites Spektrum von Begierden und breites Spektrum von Ärgern. Ein Putujana, für einen Putujana, so wird gesagt in Samyutta Nikaya, ich glaube in Nidana Samyutta, dass ein Putujana wird nicht ist nicht imstande, die Vergänglichkeit des Geistes klar zu sehen. Aber jeder von uns kann ziemlich klar die Vergänglichkeit des Körpers sehen. Wir wissen sehr, sehr klar, dass wir sind nicht, was wir vor 10 Jahren waren, nicht, was wir vor 20 Jahren waren, und wir werden nicht, was wir jetzt sind in den nächsten 10 Jahren. Also die Vergänglichkeit des Körpers veröffentlicht sich am klärsten. So wie wenn man sieht, ein Wagen, der sich schnell, rasend schnell bewegt, und wenn man sieht die Räder, dann man sieht nicht, die Mitte des Räders bewegt sich am schnellsten, aber man hat den Eindruck, dass es sich nicht bewegt, dass es eben steht, weil die Bewegung ist so schnell. Aber wir können beobachten, wie sich die Reifen drehen. Nach demselben Prinzip, das ist viel leichter, die Vergänglichkeit. Und wenn man dann Achtsamkeit und Wissensklarheit übt, wird man auch verstehen, dass das, was vergänglich ist, kann nicht mit wahren Glück verbunden sein. Und was nicht mit wahrem Glück verbunden sein kann, kann auch nicht wahres Ich sein. Also mit dem Körper fängt man an, diese Reiseeintritt in die Reise für klaren Blick im wahren Zustand von unserer Existenz. Also Vergänglichkeit. Leiden, das mit Vergänglichkeit verbunden ist, und Ichlosigkeit, das die Voraussetzung für Vergänglichkeit ist, oder auch Folge von Vergänglichkeit. Dann die meditative Reise in wahre Zustand von in unserer Existenz, und nach der buddhistischen Lehre, nur wenn wir verstehen wahre Zustand von unserer Existenz, können wir zur wahren Befreiung kommen. Ohne klar verstehen, wie die Sachen in der Welt wirklich sind, ohne Optimismus, ohne Pessimismus, ohne jegliche Imposierung. Samaropana auf Sanskrit. Samaropana heißt, dass man pflanzt auf die Realität etwas, was nicht da ist. Projektion. Projektion ist ein gutes Wort, ja, richtig. Also unsere Welt nach der buddhistischen Lehre ist die Welt von Projektion. Wir sehen die Hörner an den Köpfen von den Hasen, wir sehen die Haare an den Schildkrötern, wir sehen die Sandbürger im Himmel und Lotusblumen im Himmel, weil unsere Augen sozusagen leiden an optische Täuschung, sagen wir. Das ist Zustand, diese optische Täuschung, dann ist Zustand von Verblendung. Verblendung ist nichts anderes, so die buddhistische Lehre, als Projektion oder Einpflanzen an die Realität etwas, was nicht da ist, und Nehmen von der Realität etwas, zufügen oder etwas nehmen. Nicht akzeptieren und nicht klar sehen die Realität, wie es wirklich ist. Das ist dann Wurzel von unseren Leiden. Indem wir das machen, üben wir, was heißt Achtsamkeit, das nicht in der Realität begründet ist. Was technisch heißt Ayoniso Manasikara. Ayoniso Manasikara, die Achtsamkeit, das nicht in der Realität begründet ist, ist dann die Ursache für Nichtwissen. Das war die Ursache früher, es ist die Ursache jetzt und es wird auch die Ursache in Zukunft. Na, der einzige Weg von dieser Verblendung ist dann Gegenteil von Ayoniso Manasikara, das heißt Yoniso Manasikara, wie haben wir Manasikara? Freundliche Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, die auf Realität gegründet ist. Also Manasikara, was wir übersetzen aus Aufmerksamkeit, wörtlich bedeutet Manasikara, machen im Geiste. So wird es auch in Chinesisch übersetzt. Wir machen im Geiste etwas, was nicht wirklich existiert. Dann, dadurch nehmen wir etwas von der Realität weg, was uns nicht gefällt, oder wir fügen etwas zu der Realität. Dadurch leben wir dann in Zustand von Verblendung. Die unendliche Kette von bedingten Entstehung, so die buddhistische Lehre, eben fängt an mit Verblendung. Es hat keinen wahren Anfang, aber Verblendung ist Anfang in dem Sinne, dass indem wir haben falsche Vorstellungen von einem wahren Subjekt und wahren Objekt, machen wir Karma, indem wir nach uns an angenehmen Gefühlen haften und von unangenehmen Befehlen befreit werden möchten. Und so sind immer wir in diesem Teufelskreis, dass wir zufügen etwas zu der Realität oder nehmen etwas weg von der Realität. Der einzige Weg, dass man, indem man Karma übt, wird man immer auch heilsame oder unheilsame Taten üben, dann die führen zu gutem Zustand in Existenz oder schlechtem Zustand in Existenz. Aber die Ursache wird immer Unwissen, indem wir nicht verstehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Und fügen wir etwas zu der Realität oder nehmen wir etwas immer weg? Aber die Realität eben ist, wie es ist. Und der Weg von Sati ist der Weg, um das zu erfahren, wie die Realität wirklich ist. Also Sati in keinem Sinne ist ein Widerspruch zu anderen Praktiken, die, was man immer übt, Yoga und so weiter. Es ist die Ergänzung von allen Praktiken, indem man sie im wahren Lichte versteht. Was immer man im Leben machen will, wenn man es mit Achtsamkeit, mit Sati, wenn es mit Achtsamkeit Sati gemacht wird, nur dann wird man imstande sein, allmählich zu lernen, den wahren Zustand der Dinge zu verstehen. Und dieser Weg ist der einzige Weg zur Befreiung. In diesem Sinne dann soll man verstehen, dass diese Satipatthana ist Ekayana. Es ist nur ein Fahrzeug zur Erlösung. Ein Fahrzeug heißt, dass was immer man macht, welche Fahrzeuge man immer fährt, welche Techniken man immer übt, dass diese Techniken alle können gut sein, nur indem sie mit Sati verbunden sind, mit Achtsamkeit verbunden sind. Nur dann wird man imstande sein, zu verstehen, wozu man macht, was man eben macht. Wie man es richtig machen soll, ohne Verblendung. Und das führt dann zu Wissensklarheit, dass indem Sati, Achtsamkeit etabliert wird, kommt Wissensklarheit. Ohne Achtsamkeit keine Wissensklarheit. Was immer man macht, auch wenn man heilsame Taten tut, ohne Wissensklarheit werden die heilsame Taten keine Kraft haben. Die Kraft von Taten kommt eben durch Achtsamkeit. Also wichtig ist zu verstehen, bevor wir zu dem Text gehen, wenn wir Achtsamkeit ausgerichtet oder hingegangen in den Körper üben, heißt das, dass wir alles erfahren, was es zu erfahren gibt, durch den Körper, in dem Körper. Dann lösen wir unsere Verblendung gegenüber dem Körper. Alle diese Übungen, die hier geschildert sind, sind zum einen Zweck, unsere Verblendung gegenüber dem Körper zu lösen. Wenn wir klar sind über die Natur des Körpers, so die buddhistische Lehre, dann werden wir auch klar werden können über die Natur der Gefühle. Wenn wir in dem unsere Gefühle sind so eng mit Körper verbunden. Körper, die Erfahrung des Körpers dominiert die Erfahrung von den Gefühlen. In demselben Sinne, die Gefühle dominieren die Erfahrung des Geistes. Was die Funktion der Gefühle ist, Empfang des Körpers. Empfang des Körpers, besonders des Körpers, als angenehm, unangenehm oder neutral. Was der Geist macht, die Hauptfunktion des Geistes ist Unterscheidung. Unterscheidung von was? Wie in Mahavedala Sutta erklärt wird, der Hauptunterscheidung des Geistes ist zwischen angenehm, unangenehm und neutralem Gefühl. Je nach dieser Unterscheidung richtet sich dann der Geist. Und der Geist ist in der Mitte von unserer Existenz, so wie Axis in der Mitte von Rad. Hm? Nur indem wir sehen, sehr klar, wie die Reife sich bewegt, dann was mit Reife verbunden ist, das ist dann, wie sagt man, diese Speicher. Das ist dann so wie Gefühle. Dann kommen wir zu Essenz von unserer Existenz. Das ist der Geist. Das ist die Mitte von Rad. Und in Mitte, in der Mitte sich am schnellsten bewegt, wir denken, wir identifizieren am leichtesten ich mit dem Geist. Cogito ergo sum. Wenn wir verstehen den Geist, dann verstehen wir alle Objekte. Weil Geist ist, in der buddhistischen Lehre, alle Objekte sind erfahren durch den Geist. Ohne Geist gibt es nichts. Nach der buddhistischen Lehre, die Bedeutung des Wesens, die Bedeutung der Welt sind die Wesens. Sind die Wesen ohne Wesen, die Welt hat keine Bedeutung. Wie man es immer sucht, findet man keine Bedeutung. Deswegen im Buddhismus gibt es zwei Welten oder drei Welten, Welt von Bhajana Loka, Welt von das, was die Wesen enthält, Welt von den Wesen und dann Welt von den Formationen. Aber das lassen wir dann beiseite. Auf jeden Fall, was gibt Bedeutung unserer Existenz, ist Geist. Geist entscheidet alles. Chitena niyate loko, chitena parikasati, chitasa eka dhammasa sabbe dhamma vasam anvagu. Der Geist führt alles. Der Geist hat alles in Kontrolle. Alle Phänomene, die wir erfahren, sind in Macht von einem Phänomen, und das ist eben der Geist, sagt der Buddha. Also wenn man Geist versteht, versteht man auch die Geistesobjekte. Und wenn man Geistesobjekte versteht, versteht man das Ganze. Und nur so nach der Lehre von Buddha, wenn man das Ganze verstanden hat, kann man sich befreien. Nur wenn man klar das Ganze gesehen hat, nach der Wahrheit erfahren hat, wenn man alles losgelassen hat, kann man sich von allem befreien. Wenn man sich von allen befreit hat, was geschieht? Leerheit. Aber diese Leerheit, so wird in den Schriften gelehrt, diese Leerheit ist nichts anderes als die wahre Zustand von allen Phänomenen. Wie alle Phänomene kennen, existieren eben, wie sie existieren, im Zustand von bedingten Entstehung. In Voraussetzung ist, dass die Leerheit da ist. Also, erste Phänomen, das klar zu verstehen ist als Leerheit, ist unsere Körper. Körper ist verglichen in den Schriften mit Schaumblase. Seifenblase. Seifenblase. Schaumblase, nicht Seife. In der Seife Zeit, macht Schaum. In der Zeit von Buddha gab es keine Seife. Seife haben wir vielleicht 200 Jahre da. Da haben sie noch in Indien Schaumgebilde. Das ist schön. Ja. Es gibt ein Sutta, wo der Buddha steht am Ufer von Ganges und sagt, sehen Sie diese Mönche, diese Schaumgebilde. Genauso soll man den Körper betrachten. So wie die Schaumgebilde sind leer in Essenz, so ist dieser Körper eben leer in Essenz. Das ist, was zu erfahren ist. Durch diese Übung von Kaya Gata Sati. Wenn man Körper als Schaumgebilde sehr klar verstanden hat, dann wird man sehr leicht auch die Gefühle, die Wahrnehmungen, den, die Willensregungen, Willensfaktoren, also die Samskaras und auch Bewusstsein als leer betrachten können. Warum? Es wird erklärt in den Schriften, so wie man ein Kristall Kugel hat, das durchgebohrt ist, dann in dieser Kristallkugel, das durchgebohrt ist, hat man einen Faden, das rote Faden, das durch diese Kristallkugel gezogen wird. Dann, wenn man klar sieht Natur des Körpers, dann wird man auch klar, so wie diesen Faden, sehen Natur des Geistes. Wenn Natur des Körpers nicht klar gesehen wird, dann auch wird nicht Natur des Geistes nicht klar gesehen. Das wird in den Schriften verglichen mit einem Spiegel, das nicht rein wird. Wird immer dann falsche Vorstellung von den Objekten, die sich darauf spiegeln, geben. Aber wenn der Spiegel gereinigt wird, dazu auch hilft unsere Yoga-Übungen. Das ist auch Reinigung von dem Spiegel. Dann entsteht auch ein klares Bild von dem Geist. Also man fängt an, Spiegel zu putzen, indem man den Körper versteht, wirklich wie es ist. Und Sensitivität entwickelt gegenüber dem Körper. Sensitivität gegenüber Körper ist auch sehr eng verbunden. Man kann es nicht unterschätzen, ist eng verbunden mit Sensitivität des Geistes. In unserer Existenz hier auf dieser Welt ist die Erfahrung von Körper und Erfahrung von Geist eng miteinander verbunden. Das wird erklärt in Mahabharata, auch in Visuddhimagga. Visuddhimagga gibt das Gleichnis von Mahabharata. Unsere Situation in der Welt ist Situation von einem Blinden und einem Krippel. Das ist unsere Situation in der Welt. Warum? Unsere Augen ohne Geist sehen absolut nichts. Und unsere Körper, unsere Geist, unsere Körper kann sich nicht bewegen ohne Geist. Unser Geist auch braucht Augen, damit er sieht. Ohne Augen, der Geist kann nicht sehen. Dann, was ist unsere Situation? Der gute Krippel sitzt auf den Schultern von den Blinden. Und der Blinde, der Krippel sagt dem Blinden: Hey, guter Freund, gehe nach links, steh auf, sitz mal ruhig. Wieder steh auf, geh nach vorne, mach das, mach jenes. Das ist unsere Situation. Wenn sich der Blinde und der Krippel, wenn sie sich streiten, dann wir sind in sehr ungemütlicher Lage. Wenn sie zusammenarbeiten, in Harmonie, und in Gewaltlosigkeit, was Ziel von Religion ist und Ziel von Jhanas auch. In Saleka Sutta wird geschrieben, wahre Zweck von Übung von Jhanas ist die Erreichen von Zustand von Gewaltlosigkeit. Im Zustand von Gewaltlosigkeit wird unser Körper und Geist als eine Harmonie erfahren. In der buddhistischen Lehre dann diese Harmonie lässt sich nicht von Erfahrung von Leerheit trennen. Wahre Harmonie kann nur durch Leerheit zustande kommen. Das ist die tiefe Bedeutung von der Lehre von Buddha. Was, wenn wir das nicht verstehen, was geschieht? Jetzt denke ich an eine schöne Geschichte. Vielleicht erzähle ich jetzt diese schöne Geschichte. In Tajetulun. Tajetulun ist der Kommentar von Nagarjuna zu Mahapragya Paramita Sutra. Da auch wird unser Zustand in der Welt sehr, sehr schön geschrieben. Soll ich erzählen, was passiert da? Wie der kluge Nagarjuna erklärt unseren Zustand in der Welt. Da lebt ein Mann allein mit verschiedenen Sorgen und Ängsten. Er sehnt sich nach Glück, wie wir alle machen. Die gemeinsame Eigenschaft von allen Wesen, angefangen von Insekten bis zu den Göttern, ist, sich nach Glück zu sehnen. Dann erlebt in Ängstlichkeit, Ängsten und in Entfremdung und in Unsicherheit. Er hat sich schon daran gewöhnt. Jetzt plötzlich eine Nacht, als er alleine sitzt, jemand klopft auf die Tür. Dann der gute Mann sagt, bitte, bitte kommen Sie rein. Und wer erscheint an der Tür? Eine schöne Frau, die so schön, dass man konnte nur an Nymphen denken. In unserer modernen Zeit dann sagen wir Sexbombe. Sie steht da an der Tür und dann der gute Mann verwirrt fragt, was kann ich für Sie tun, bitte? Dann sagt sie, warum sind Sie gekommen? Dann sagt Schönheitskönigin sagt, ich bin gekommen, um dir Glück zu schenken. Dann sagt er, willkommen, willkommen, bitte, bitte kommen Sie rein, setzen Sie sich und gibt das beste Essen, das er da hat und betreut Sie so schön, nur er kann. Aber eine Weile danach noch tuk, tuk, tuk, tuk, klopft jemand andere an die Tür, dann sagt er, bitte kommen Sie rein. Und wer erscheint? eine alte Hexe mit den schwarzen Zähnen, weißen Haaren, mit Haut, das wie Elefantenhaut. mit krummen Augen, krummen Nase, krummen Beinen. Dann fragt er, nicht erfreut, was machst du da, was willst du? Ich gesagt, dann geh weg, ich hab mit dir nichts zu tun. Was willst du? Dann sagt sie, ich bringe dir nur Unheil und Unglück. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Dann sagt die schöne Frau, lässt sie bitte rein, das ist meine Schwester. Wir lassen uns nicht trennen, so wie Schatten, wo immer ich erscheine, sie muss auch dabei sein. Es ist unmöglich, dass du mit mir lebst, ohne dass du auch mit dieser Hexe zusammen lebst. Also wir sind untrennbar, wie wir in Gestalt und Schatten. Wir einfach, niemand kann uns trennen. Indem du mich akzeptiert hast, hast du auch meine Schwester akzeptiert. Indem du dich wehrst, dann schaffst du nur mehr Leiden für dich, mehr Entfremdheit, mehr Ängste, mehr unangenehme Gefühle. Wir kommen immer zusammen. Das ist auch der Nagarjuna nach, das ist dieser Zustand von den Wesen in der Welt. Wir wünschen uns immer, sehen uns immer nach dem Schönen und wollen wir das Hässliche vermeiden. Dadurch dann, aber das Sehnen nach dem Schönen ist immer mit Erfahrung von dem Hässlichen verbunden. Dann der kluge, der Mann, indem er Wissensklarheit durch diese Erfahrung bekommt, dann distanziert sich von den beiden. Er weiß, dass er, indem er sich nach einer Schwester sehnt, die zweite kommt immer zusammen. Die zwei lassen sich nicht trennen. Wie erfahrt man das? Eben durch diese Praxis von Achtsamkeit. Angefangen mit Achtsamkeit, gegangen in Körper. Und jetzt lesen wir, das habe ich als Einführung im Rahmen von Einführung. Und jetzt lesen wir den Text. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Savati in Jetahain, dem Park des Anathapindika, auf. Was hier erklärt ist, ist sogenannte Nidana. Der Buddha, was er immer redet, was er immer erklärt, hat einen Grund. Das, was hier jetzt geschieht, ist dann die Nidana, der Grund für diese Rede. Warum diese Rede wurde gehalten. Das heißt, haben Sie das schon gelesen? Ich brauche das nicht zu lesen, oder? Sollen wir das zusammenlesen? Da saß eine Anzahl von Bhikkhus in der Versammlungshalle, wo sie bei der Rückkehr von ihrer Almosenrunde nach ihrem Mahl zusammengekommen waren, als diese Erörterung unter ihnen auftauchte. Es ist wunderbar, Freunde, es ist erstaunlich, wie es von Erhabenen, der weiß und sieht, der weiß und sieht, ist nichts anderes als Yatha Bhuta Jnana Dasana, der weiß, der sieht direkt und weiß direkt durch Pratyaksha. Pratyaksha heißt direkte Erfahrung. Wenn jemand sich mit buddhistischer Logik beschäftigt hat, direkte Erfahrung, das anerkannt wird, das Brahmana. Was heißt Brahmana? Jemand weiß? Göttlich. Brahmana heißt, das ist in Logik die gültige Beweis für Richtigkeit, heißt Brahmana. Brahmana Vidya ist auch andere Name für Nach der buddhistischen Lehre gibt es zwei Brahmanas, zwei gültigen Beweisen von Richtigkeit. Erste ist Pratyaksha, direkte Erfahrung. Zweite ist Anumana, durch Reduktion. Also hier, der weiß und sieht, heißt, dass er direkt und durch Reduktion auch genau der wahre Zustand der Dinge in allen Aspekten erfährt. Das ist der Zustand von Buddha. Alles, was er erfährt, was er erklärt, ist nach dem wahren Zustand der Dinge in allen Aspekten. Brahmana, wie ich Pratyaksha direkt sehen, heißt durch die Sinnen, wir sehen direkt, wir sehen die Farbe, ohne dass wir etwas von der Farbe nehmen oder etwas zu der Farbe zufügen. Nachdem wir Farbe gesehen, wie sie ist, dann haben wir Gedanken über diese Farbe, gefällt mir diese Farbe, nicht gefällt mir. Aber die Sinne sehen direkt. Dann aber Geist auch kann direkt sehen und dann yogische Erfahrung kann auch direkt Brahmana sein. Also Zustand von Buddha ist immer, was er immer sieht, was er immer durch direkte Erfahrung weiß, das ist dann dieser wahre Zustand der Dinge, wie sie wirklich sind. Indem er so sieht ist und weiß, der verwirklicht und vollständig erleuchtet ist, gesagt wurde, dass die Achtsamkeit auf den Körper, wenn sie entfaltet und geübt ist, von großer Frucht und großem Nutzen ist. Das führt uns wieder zu Satipatthana Sutta und zu anderen Sutta, so wie Anapanasati Sutta und so, wo es heißt, dass die, was ist diese Frucht und Nutzen von Achtsamkeit, ist nichts anderes als Befreiung. Die Achtsamkeit führt zur Entwicklung von den 37 Gliedern von Erleuchtung und die dann, wenn sie entfaltet wurden, führen dann zu Erleuchtung selbst, zu Zustand von Wachheit und Reinheit des Geistes, die nie verloren geht. Dann wir indem wir sehr wenig Zeit haben, wir lesen das nicht alles durch, Sie lesen das. Das ist die, die Einführung, die Situation, in dem der Buddha hat übernatürliche Kräfte. Er versteht, was die Mönche da reden. Wie versteht er? Durch seine himmlische Ohren und himmlische Auge. Er weiß, was da passiert. Dann weiß er, das ist auch eine richtige Zeit, um diese Lehre von Achtsamkeit auf den Körper zu erklären, indem sie Eifer und Interesse haben. Nur dann können sie richtig verstehen. Ohne Eifer, ohne Interesse, ohne Leidenschaft für das, was wir machen, wir werden nichts richtig lernen können. Dann, indem sie solche Leidenschaft haben, solche Interesse, tiefe Interesse haben, dann ist es die Zeit, es zu erklären. Dann geht er zu den Mönchen und erklärt dann, wie man übt. Die Vorteile von Achtsamkeit auf den Körper ist dann am Ende, wird erklärt, die 10 Vorteile. Das lassen wir für später. Auf jeden Fall, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Buddha lobt diese Übung von Achtsamkeit auf den Körper als Amatam, der Weg zur Unsterblichkeit. Wenn man diesen Weg vernachlässigt hat, Weg von Achtsamkeit auf den Körper, so sagt der Buddha, vernachlässigt er auch die Unsterblichkeit. Also, wenn man nicht sterben möchte, muss man den Eintritt in Achtsamkeit auf den Körper üben, damit man tief den Körper erfahren kann als Schaumgebilde. Und indem unsere Zeit für Vortrag ist vorbei, wir haben noch 2 Fragen heute sind da, ja, die wir verraten sollten. Dann machen wir Schluss. Heute ist die sozusagen Einführung und morgen dann kommt Erklärung von Achtsamkeit auf den Atmen. Atem. Achten Sie darauf, dass Atem, Wort Atem, sehr eng mit dem Wort was? Atman. Mit Seele, Pneuma. Das ist, es ist nicht zufällig, wir werden dann darüber morgen reden. Indem man sehr klar sieht, die Natur des Atmens, das ist auch der beste Einstieg in Klarheit über Natur des Körpers und des Geistes, das mit dem Körper verbunden ist. Dieser Bündnis von den 2 Elementen, die uns unsere Existenz machen, ist eben Atem. Okay, dann lassen wir das hier. Jetzt gehen wir auf die Fragen. Dann, wenn Sie mich herausfordern möchten, dann denken Sie, was gute, intelligente Fragen, das ist dann gute Herausforderung für meine Intelligenz. Dann werde ich mich auch bemühen, etwas Tieferes zu erklären. Die erste Frage ist ganz einfach. Liebe Bhante, vor 2 Jahren hattest du gesagt, dass du beim nächsten Mal die 4 Brahma-Viharas in der Praxis näher anweisen möchtest. Das ist nicht möglich, indem ich gesagt habe, nach dem Wunsch von den Mönchen von Metta-Vihara habe ich diese Sutta gewählt. Nicht auf meinem, ich habe befragt, worüber ich reden soll, dann haben sie gesagt. Auf jeden Fall, indem mit Satipatthana, alles ist, was im Buddhismus ist, ist mit Satipatthana verbunden. Die enge Beziehung von 4 Brahma-Viharas ist natürlich viel mehr mit den Gefühlen. Gefühle, Praxis von Gefühlen hat 2 Seiten. Verständnis von Gefühlen und Entwicklung von positiven Gefühlen. Dann diese Brahma-Viharas ist Entwicklung von positiven Gefühlen. Die setzen alle positiven Gefühle sozusagen zusammen, zusammenfassen alle positive Gefühle. Und indem Gefühl so eng mit Körper verbunden ist und dann dieses Kenntnis von Körper wird auch die Kenntnisse von den Gefühlen erweitern und ermöglichen. Aber konkret werde ich nicht darüber, das ist dann geht über die Grenzen von Kaya Gata Sati Sutta. Ich werde mich dann nicht damit beschäftigen können, leider. Aber vielleicht gibt es Gelegenheit, irgendwann später werde ich das ausführlich erklären, weil das ist eigentlich, ich muss zu sagen, die Hauptpraxis, das ich übe selbst und sehr wichtige Praxis auch. Dann wir werden, wenn Zeit übrig bleibt und ich befürchte, wir haben viel zu lernen, dann werde ich auch darauf aufmerksam machen, wie dieses Verständnis von Körper mit den Gefühlen verbunden ist. Das ist dann die erste Frage. Und die zweite Frage ist, sehr wichtig. Ich sehe die bedingte Entstehung, diese sollte man nicht so sagen, die bedingte Entstehung. Es gibt ein Sutta, wo auch der Ananda denkt, dass er sieht die bedingte Entstehung, aber der Buddha sagt ihm, er soll nicht nie so denken, die bedingte Entstehung ist sehr, sehr tief. Nur wenn man ein Buddha ist, kann man dann die bedingte Entstehung in vollem Umfang begreifen. Der Arahat sieht bedingte Entstehung sehr klar, aber nicht in vollem Umfang. Das ist dann nur der Buddha selbst kann im vollen Umfang bedingte Entstehung begreifen. Also ich sehe die bedingte Entstehung, manchmal nenne ich es Licht oder Mind. Wenn ich tiefer schaue, sehe ich dieses Licht überall. Alle Manifestationen sind unbeständig, aber die Energie hinter diesem scheint immer da zu sein. Was ist das hinter allen Manifestationen? Danke für die Chance zum Lernen. Also das ist natürlich eine sehr tiefe Frage. Die bedingte Entstehung ist die Natur der Welt. In Natur der Welt, die buddhistische Lehre nach die Natur der Welt ist Leerheit. Und es gibt verschiedene buddhistische Schulen natürlich. Es gibt Schule von Yogacara, die behauptet, dass alles, was man erfährt, auch draußen als Körperlichkeit, ist nichts anderes als die Bilder, Pratibimba, die Reflexionen, Bilder des Geistes, nichts anderes. Aber das ist nur eine Interpretation. Gibt es noch eine Interpretation? Das Licht, das man sieht, eigentlich gehört nicht dem Geist, sondern dem Objekten. Der Geist hat Licht, indem er Konzentration und Weisheit hat. Aber Konzentration und Weisheit, dann bringen Klarheit auf die Objekte, indem sie in Lichte erscheinen. Aber die wahre Natur der Nagarjuna erklärt im Anfang von Mula Madhyamika Karikas, dass Anutpadam, Anirudam, Ashashvatam, Anuchina, Anuched, Ashashvatam, Anuchedam, Aneka Artam, Anana Artam, Anagamam, Anirgamam, die Herzsutra auch gibt dazu noch Vimalam, Avimalam, diese Yam Pratitya Samutpadam Deshayam Asa Sambuddha Tam Vande Vandataram Varam. Ich verehre oder ich verbeuge mich vor dem Buddha, der hat erklärt die bedingte Entstehung als das, was nicht entsteht, nicht vergeht, nicht ewig ist, nicht annihiliert wird, dann auch nicht kommt, auch nicht geht, auch nicht verschieden ist, auch nicht ein ist, auch nicht rein ist, auch nicht unrein ist. Die wahre Natur von bedingten Entstehung steht über Gegensätze, so wie Reinheit oder Unreinheit. Die auch in den buddhistischen Schriften steht, dass die wahre Natur des Geistes ist Licht. Pabhasaram idam chitam. Alles das steht in den Schriften. Dann die Beschmutzungen des Geistes, die wir erfahren, sind Agantuka. Die gehören nicht ursprünglich zu dem Geist. Das wird auch erklärt. Also es gibt viele verschiedene Interpretationen, aber auf keinen Fall die bedingte Entstehung selbst kann man als Licht erklären. Es ist der Geist, dass diese wahre Natur der Phänomene, konzentrierte Geist mit Weisheit, sieht, dass mit das ist Licht, aber nicht die bedingte Entstehung selbst. Die bedingte Entstehung selbst ist Leerheit, das über Licht oder Nichtlicht, über alle Gegensätze steht. In diesem Sinne nur kann es nicht parteiisch sein. Das ist die Tiefe von der buddhistischen Lehre. Damit man sich befreit von Leiden, muss man sich üben, dass der Geist nicht parteiisch ist, gleichmäßig ist. Das ist Natur der Befreiung. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und diese Natur der Befreiung kommt dadurch, dass man die eben die bedingte Entstehung, dass die Dinge, wie sie wirklich sind, sieht mit gleichmäßigem Geist, ohne sich binden mit Licht oder Nichtlicht, mit Reinheit oder Nichtreinheit, mit was immer es an Gegensätzen gibt. Dieser Geist muss über die Gegensätze stehen, damit er sich von diesem Teufelskreis von Samsara befreit, wahrlich befreit. Indem man an Licht anhaftet, wird man dann die Kompliment dazu ist, dass man dann die Schwester auch bekommt. So ist das. Dann nehmen wir die zwei Schwestern, um das zu erklären. Die zwei Schwestern sind immer da. Dann was macht der kluge Mann, der alleine lebt und nicht los von seinen Ängsten und Entfremdungen? Er versteht, er soll die beide vor die Tür setzen. Die Tür setzen. Dann hat er Freiheit. Also nicht, dass der Geist Licht hat oder nicht, dass der Geist nicht Licht hat. Die wahre Natur des Geistes, so wird besonders betont in Pragyaparamita, ist so wie Raum. Raum kann alles umfassen. Genauso der Geist kann alles umfassen. Auch alle Gegensätze. Das ist die Lehre von Nagarjuna, vom mittleren Weg. Wie man immer die bedingte Entstehung erklärt, das ist die tiefste Erklärung von bedingten Entstehung. Die bedingte Entstehung kann nur wirklich in ganzer Tiefe verstanden werden, wenn man versteht, dass in bedingten Entstehung gibt es keinen Platz für Parteilichkeit. Die bedingte Entstehung ist leer, indem es völlig unparteilig ist. Diese Unparteilichkeit von bedingten Entstehung natürlich kann nur durch einen Geist, das konzentriert ist und mit Weisheit versehen ist, erfährt werden. Aber dieses Licht selbst ist nicht Natur von bedingten Entstehung. Wenn man so versteht, wird man nicht über diese Gegensätze und Teufelskreis von Gegensätzen hinaus gehen können, diesen Teufelskreis transzendieren. Das ist die tiefste Erklärung von bedingten Entstehung. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, 5 Minuten oder so, und dann am Ende machen wir ein paar Minuten Metta-Meditation. Und was ist Nagarjuna, bitte? Was ist Nagarjuna? Nagarjuna ist der wichtigste Philosoph und von Mahayana. Und der hat systematisiert, philosophisch zusammengefasst, die Pragyaparamita-Schriften, was die Grundlage von Mahayana ist, von nördlichen Buddhismus. In der buddhistischen Tradition wird er als zweiter Buddha gesehen. Zweite wichtigste Person im Buddhismus nach dem Buddha.